Blick dir tief in deine Seele. Ich hab dich tausendmal durchschaut. Und wenn ich zusammenzähle, ich hab dir immer so vertraut. Ja, die Liebe knallt auf an. Das ist nicht mehr normal. Ein Gefühl für jetzt und immer. Das ist Liebe pur total. Ich bin so verrückt. Radio Heimatmelodie durch die Nacht.